Freuden, deine Leiden zähle nicht von Tag zu Tage. Woran willst du's unterscheiden? Was die Lust ist, was die als gut dir gilt das Leben, ist ein einzelner Kummer klar. Ist es dir als Last gegeben, was will er?